Hallo und herzlich willkommen zu den Anybrainiacs Folge 0. Folge 0 fragt man sich natürlich, okay, nur weil da eine 0 am Mikrofon sitzt, muss man dann gleich die Folge so nennen? Nein, dem ist natürlich nicht so. Diese Aufnahme hörst du rein zufällig und du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du irgendwie über Werbungen oder Mitteilungen drüber gestolpert bist, denn wir bewerben das Ganze nicht. Diese Folge 0 ist einzig und allein nur für mich gedacht, da wir drei, die es letzten Endes als Anybrainiacs hier in Stammbesetzung umsetzen werden, absolutes Neuland mit Podcast betreten. YouTube hat jeder irgendwie irgendwann schon mal was gemacht, da hat man einigermaßen einen kleinen Einblick, aber Podcast, iTunes und den ganzen anderen Apps, Feeds und bla bla bla, da will ich nicht mit Folge 1 erst anfangen, das Ganze zu testen, sondern ich will zumindest schon mal ein gewisses Grundwissen mir angeeignet haben, wenn denn dann die Folge 1 produziert wurde. Diese soll dann auch laut Plan online gehen zwischen den Jahren 2015, also zwischen Weihnachten und Silvester. Da haben wir geplant, ja, das Thema verrate ich jetzt noch nicht, aber da wird dann die erste Folge online gehen, aufgezeichnet wird sie ein paar Tage, natürlich, liegt in der Natur der Sache, ein paar Tage eher, wenn Mike aus den USA zurück ist. Der Pisser hängt nämlich gerade im weltweit einzigen Nintendo Store ab und schickt mir ständig Fotos, wie er durch irgendwelche Wasser- oder Kanalrohre rauskommt, die da rumstehen. Ich hasse den Wichser. Aber egal. Damit muss ich leben. Mein nächstes Ziel ist dann auch New York. Und ja, kurz darauf kam dann ein Bild vom Lego Store. Ich kann jetzt schon nicht mal reden. Hey, wow. Nicht mal 2 Minuten und ich kann jetzt schon nicht mal albern. Aus dem Lego Store und das ist so, ja, seien wir uns ehrlich, wir lieben Lego, wir lieben Nintendo Videospiele. Das ist aber jetzt nicht das große Thema dieses Podcasts, wobei vermutlich auch irgendwie irgendwo es immer wieder Überschneidungen geben wird. Okay, ich erkläre das Ganze ganz kurz, bevor ich euch noch länger mit sinnlosem langweile ich euch lieber jetzt mit sinnvollem. Anybrainiacs werden in Stammbesetzung 3 Personen sein, nämlich, wie gesagt, Mike, die Verena und ich. Wow, wir haben eine Frau am Start, ja, haben wir. Und der gesamte Altersunterschied zwischen dem Jüngsten oder zwischen der Jüngsten, ja, das ist sie, und dem Ältesten, ja, das bin ich, liegt bei 10, 11 Jahren sowas. Und das Ganze wird relativ anekdotenlastig, wird sich mit Vergangenem beschäftigen. Wir wollen aber, und dieser Verdacht drängt sich auf, nicht zu extrem jetzt hier einen auf Nukular machen. Das überlassen wir anderen, die daran scheitern. So irgendwie Endstation Hoffnung oder keine Ahnung. Nee, wollen wir nicht. Und der Gedanke, einen Podcast zu machen, den hatte Verena eigentlich von Anfang an. Mike konnte ich eher dafür begeistern und sie dann letzten Endes auch, das Ganze als YouTube-Format irgendwie umzusetzen. Haben wir auch gemacht. Hat mir eigentlich relativ, naja, es war nicht perfekt und ich weiß auch warum, weil es ziemlich langweilig ist, 3 Leuten einfach nur zuzusehen, wie sie irgendwas labern, ohne dass irgendwas passiert. Zumindest beim Fernsehen wird dann geschnitten, dann haben wir mal eine Nahaufnahme von dem Typen, dann haben wir eine Gesamtaufnahme, dann sieht man mal das Publikum, da hat das Auge Abwechslung. Und das ist eben hier bei so einem Format weniger gegeben, wenn man nicht mit einem Fernsehteam hier sitzen will und das haben wir nicht vor. Wir arbeiten aktuell, diese Folge 0 wird aufgezeichnet mit einem iPhone, auf das ich gerade starre und das rote Mikrofon, das unter meiner Nase hier hängt. Und das war es dann auch schon. Recht viel mehr wird es bei den anderen zumindest am Anfang auch nicht werden. Hier so Trailerpark-Power-mäßig mit dem Mindesten, was man irgendwo auftreiben kann. Okay, wir haben alle 3 iPhones, fällt mir gerade auf. Aber mit dem Mindesten, was wir haben, ist das ein Scheiß, mit dem Mindesten? Das klingt jetzt schon scheiße. Am liebsten würde ich jetzt schon abbrechen, mache ich aber nicht, ich ziehe es durch. Und den Faden habe ich sowieso verloren. Passiert mir dann hoffentlich, wenn 2 Begleiter mit am Tisch sitzen, nicht mehr so schnell. Gut, wie gesagt, wir wollen nicht hier einen auf Nukular machen. Letzten Endes, der Gedanke, es doch als Podcast zu machen, war dann aber, so ehrlich muss man sein, die Radio Nukular Live-Tour, als Mike und ich in München aus dem Backstage-Werk herausgegangen sind, haben wir dann gesagt, okay, probieren wir es mal als Podcast. Und eben dieses Probieren wir es mal, das ist der Grund für diese Testfolge 0, weil ich jetzt einfach ausprobieren muss, wie lädt man das richtig hoch, wie erscheint das dann richtig überall, wie mache ich das Newsbild, das ich jetzt einfach mal nur schnell zusammen, Newsbild, Feedbild, das ich jetzt einfach mal nur schnell zusammengeschustert habe, vielleicht lassen wir es auch so oder wir setzen uns nochmal hin und überlegen uns gemeinsam zu dritt etwas. Keine Ahnung, es ist noch eine absolute Rohbaustelle, die es hoffentlich bis zu Folge 1 zumindest so weit gebracht hat, dass es bezugsfertig, aber hier und da noch mit Mängeln sein wird. Die größten Mängel vermute ich mal, wenn man denn jetzt hier den Finger drauf auf die Wunde legen will, wird die Technik sein. Wir werden uns jetzt nicht für Hunderte oder Tausende von Euro gleich für Folge 1 und einem Hobby, das wir einmal im Monat zusammen irgendwie umsetzen wollen, teures Equipment kaufen. Noch nicht. Wenn wir feststellen, okay, da draußen gibt es wirklich Menschen, die offenbar noch schrulliger sind als wir, weil sie sich tatsächlich das Ganze antun und uns zuhören, dann werden wir natürlich auch den entsprechenden Service umsetzen und sagen, okay, dann sollen die auch nicht an Ohrblutungen sterben müssen eines Tages, weil die Sprachqualität so scheiße ist. Also wir versuchen das Ganze natürlich dann irgendwie auch angepasst Schritt für Schritt umzusetzen. Jetzt habe ich dich aber lange genug gelangweilt. Tut mir leid, dass du über diese Folge 0 gestolpert bist. Ich entschuldige mich tatsächlich dafür, denn es ist überhaupt nicht das, was dann letzten Endes rauskommen soll. Diese Folge ist einzig und allein nur für mich und damit eben so ein zufälliger Drüberstolper, wie du es bist, etwas damit anfangen kann oder sich zumindest ein paar Infos holen kann, habe ich jetzt einfach mal aus, ohne irgendwelche Vorbereitung, aus dem Stegreif, wie man so schön in der Schule gesagt hat, darauf losgelabert und ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend. Bevor ich jetzt gleich die 7. Minute erreiche und damit noch mehr Zeit deines Lebens vergeude, sage ich jetzt, oder vergolde, wie ja manchmal noch, manche noch sagen, sage ich jetzt mal Tschüss und bis bald.